Es genügt zu wissen, dass natürliches Wachstum und natürlicher Zins langfristig identisch sind. Liegt der Zins über dem Wachstum, so wird die Rendite von Kreditportfolios durch Pleiten nach unten gezogen, weil die notwendigen Erträge zur Bedienung der Zinslast nicht erwirtschaftet werden können. Liegt der Zins niedriger als das Wachstum, so wird ihn die Nachfrage nach investiven Mitteln nach oben ziehen, weil bis zu diesem Punkt bei dem gegebenen Wachstum Investitionsopportunitäten ungenutzt sind. Da der Barwert einer Zahlungsreihe sich aus dem Bruch aus Dividende und Zins ergibt, können wir bei einem Wachstum von zum Beispiel 3% folgern, dass der Barwert der Seniorage-Zahlungsreihe auch mit 3% abgezinst wird. Beträgt das Wachstum nur noch 2%, so fällt auch der natürliche Zins auf 2% und das Ergebnis ist das gleiche. Das ist eine erstaunliche Identität, denn sie besagt, das Seniorage-Kapital ist aufgebraucht, wenn die bilanztechnische Überschuldung der Zentralbank das Bruttosozialprodukt überschreitet. Das passiert, wenn die Zentralbank mit frisch gedrucktem Geld wertlose Vermögenswerte erwirbt, also objektiv mehr dafür bezahlt, als sie wert sind. Die Zentralbank erleidet dann beim Kauf einen ökonomischen Verlust. Dieser zehrt ihr Seniorage-Kapital auf. Schauen wir uns nun das Bruttosozialprodukt der Eurozone im Vergleich zur Bilanzsumme der EZB an. So können wir feststellen, dass es vor Beginn der Krise ca. 12 Billionen Euro betragen hat. Mit Glück und Fantasie dürften es jetzt nach 6 Monaten Missmanagement der Krise durch eine planwirtschaftlich größenwahnsinnige politische Klasse noch 9,5 bis 10 Billionen Euro betragen, vielleicht auch weniger. Bei ihrer Gründung 1999 betrug die Bilanzsumme der EZB weniger als 700 Milliarden Euro. Mit der Krise 2007 und der folgenden Staatsschulden- und Eurokrise stieg sie auf über 4 Billionen Euro. Seit Beginn der Corona-Krise im März stieg sie im Schweinsgalopp auf über 7 Billionen Euro Anfang Januar 2021. Unterstellen wir, dass die EZB über rund 1 Billion Euro werthaltiger Vermögenswerte verfügt, ihre Staatsanleihen dürften angesichts der wahren Bonität der Mitgliedsländer mit dem Begriff Zahlungsausfall am besten beschrieben sein, dann kann sie mit der aktuellen Kauforgie wertloser Assets ihre Bilanz noch auf 10,5 Billionen Euro ausdehnen, bis ihr Kartenhaus kollabiert. Bei der aktuellen Geschwindigkeit ihrer Gelddruckwut wird sie die fehlenden 3,5 Billionen Euro in etwa 9 Monaten in Umlauf gebracht haben. Wenn die unvermeidliche Bankenrettung vorher notwendig wird, dann dürfte es auch schneller gehen. Die Bilanzsumme der EZB seit ihrer Gründung 1999 hat einen exponentiellen Verlauf. Der ist nicht dem Zufall geschuldet, sondern das Ergebnis der Tatsache, dass jede Gelddruckorgie die Grundlage für die nächste Krise schafft, deren Lösung oder vorübergehende Verschiebung einen vielfach größeren Betrag erfordert als die letzte Rettung. Die geschichtliche Erfahrung in Deutschland, Zimbabwe und Venezuela zeigt, dass die Stimmung beim Erreichen des Kipppunktes sehr schnell überkocht. Die Unternehmen und Bürger treten die Flucht aus dem Geld an. Sie geben es sofort nach Erhalt aus für irgendetwas, dem sie einen größeren Werterhalt zutrauen als dem Geld. Und das ist in einer heraufziehenden Hyperinflation fast alles. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes explodiert, das Preisniveau erklimmt in immer schnellerer Folge immer lichtere Höhen. Bald sind wir alle Millionäre, kurz darauf Milliardäre und eine Woche später schon Billionäre oder gar Trillionäre. Nimm das, Gates.